5. Von Venedig nach Rimini an Herrn Professor Max Schillings in München, Padua, im Hotel Croce d'Oro, den 16. Mai 1902. Lieber Herr Schillings, ich habe Ihnen schon auf dem Markusplatze allerhand Schönes vom Reisen im Laufwagen erzählt. Verzeihen Sie, wenn ich mich nun schriftlich in einigem wiederhole. Eine Reise wie die unsere hat doppelten Reiz, weil hier das Reisen an sich gewissermaßen die Technik des Reisens neu ist. Man reist fast mit dem Entzücken des Kindes, das zum ersten Mal Eisenbahn fahren darf. Nach der längeren Pause in Venedig fühlen wir dies wieder stärker. Unseren Adlerwagen haben wir in Mestre wie ein befreundetes lebendes Wesen begrüßt. Und wir waren sehr glücklich, ihn bei gutem Befinden wiederzusehen. Unser Führer hatte ihn schon von Venedig aus öfters besucht und ihm allerhand Gutes, so auch einen neuen Reifen angedeihen lassen. Es ist halt doch auch eine Art Liebe, und deren Betätigung ist immer angenehm. Daher haben, glaube ich, Frauen mehr Glücksgefühl im Leben, weil sie es besser als Männer verstehen, auch Objekte liebreich zu behandeln. Die Fahrt von heute hatten wir ein paar Tage vorher bereits mit der Eisenbahn gemacht, und so können wir nun einmal genau abmessen, wie verschieden stark die Eindrücke derselben Landschaft sind, wenn man sie im Eisenbahnwagen und wenn man sie im Automobil genießt. Der Unterschied ist sehr groß. So groß etwa wie der Unterschied einer flüchtigen und einer intimen Bekanntschaft. Im Eisenbahnwagen fährt man eigentlich nur an einer Landschaft vorbei. Im Laufwagen bewegt man sich mitten in ihr. Sagt man im Eisenbahnwagen zu den Schönheiten des Landes »Guten Tag und lebe wohl« in einem Atemzuge, so gewährt der Laufwagen die Möglichkeit, sich mit ihr gemütlich zu unterhalten. Nichts ist unterhaltender als solch eine Unterhaltung, zumal wenn es sich wie hier verlohnt, das heißt, wenn die Gegend etwas zu sagen hat. Die Ufer der Brenta von Mestre bis Padua sind landschaftlich nicht weiter interessant. Es ist eine weite, sehr fruchtbare Ebene, gartenartig bebaut. Was ihr den besonderen Reiz verleiht, sind die außerordentlich zahlreichen alten Landsitze der venezianischen Adelsfamilien, die sich die Straße und damit den Fluss entlang hinziehen, zuweilen mit Meiereien abwechselnd. Viele dieser Besitzungen zeichnen sich durch architektonisch schöne Herrenhäuser aus, deren einige die Größe und das Ansehen von Schlössern haben. Auffällig ist der reiche bildhauerische Schmuck. Überall. Auf den Toren, Mauern, Giebeln, in den Gärten, Statuen, meist wohl aus der Zopfzeit und leider recht häufig übertüncht, aber auch noch in diesem Zustande lustig anzusehen. Ausgedehnte Vorgärten, oft mit Zitronen- und orangenbäumenden Tonkübeln besetzt, schützen das Herrenhaus vor dem Staub und Lärm der Straße. Und hinter den Häusern dehnen sich Parks mit wundervollen alten Bäumen aus. Alles atmet Vornehmheit. Bei durchaus ländlichem und ungezwungenem Wesen. Die repräsentative Würde der Palazzi blieb der Stadt vorbehalten, nur das Schloss bei Malcontenta und der Schlosskomplex von Stra machen eine Ausnahme davon. Das Schloss von Stra ist außerhalb Italiens, wie dieser ganze Strich, wenig bekannt, aber eine große Sehenswürdigkeit, die wir uns natürlich nicht entgehen ließen. Es wurde von einem aus der mächtigen venezianischen Familie der Pisani Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut, kam 1808 in den Besitz Napoleons, dann an das Erzhaus der Habsburger, dann an das königliche Haus Savoyen und wurde schließlich als Monumentum Nationale von der italienischen Regierung übernommen. Es ist ein Vergnügen, diese schier endlosen Zimmerfluchten mit ihren hohen, schönen Zimmern zu durchschreiten, die architektonisch und in der Wandbemalung meist rein im Stile vom Anfang des 18. Jahrhunderts sind, während ihre Möblierung von der Anwesenheit des erlauchtesten Schlossherrn von Stra Napoleon her Empire-Arbeit ist. Im Schlafzimmer Napoleons wird eine Sänfte gezeigt, in der sich der zum Diktator Europas gewordene korsische Advokatensohn soll ins Bad haben tragen lassen. Ich erinnerte mich, als ich dies hörte, an den schönen Napoleonskopf Canovas, dessen Modell wir in Bassano gesehen hatten. Und ich hatte, wie es einem zuweilen begegnet, blitzartig eine fast visionäre Vorstellung, den nackten, braunen Körper des Erben der Revolution mit dem Zäsarenkopfe hingestreckt in die gelbseidenen Kissen des Tragstuhles. Dieses Bild wird für mich immer mit dem Schloss Stra verbunden bleiben. Dies Und der Zitronengarten mit seinen hunderten wohlgepflegter Zitronenbäume aller Arten. Der uns führende Gärtner erzählte, dass 68 verschiedene Sorten Zitronen hier gezogen werden, darunter auch die riesigen Pompeani, die sich bis zur Größe kleiner Kürbisse auswachsen. Es sind wunderbare Schaufrüchte, aber ungenießbar. Das saftige Zellenfleisch, das bitterer schmeckt als das Fleisch der gewöhnlichen Zitrone, ist im Vergleich zu der Schale, die außerordentlich dick ist, sehr spärlich. Wir maßen den Durchmesser einer Frucht und fanden ihn 12 Zentimeter groß, wovon auf das Fleisch kaum 6 Zentimeter kamen. Was bei der gewöhnlichen Zitrone eine dünne Scheidehaut zwischen Fleisch und Schale ist, bildet hier das Hauptvolumen der Frucht in Form einer porösen, ziemlich trockenen, weißen Masse. Zu Wächtern des Zitronengartens in Stra ist der ganze griechische Olymp bestellt. Die steinernen Götter und die aus dunklem, glanzgrün, goldig leuchtenden Früchte passen gut zusammen. Übrigens sind die alten Götter hierzulande noch nicht tot. Sie leben noch in der Sprache des Volkes, das seine Rede gern mit einem Perbacco oder Perdiana bekräftigt. In Padua haben wir, wie sich's gehört, zuerst dem heiligen Antonius einen Besuch gemacht. Wir trafen es gut, da der Freitag der Tag des Heiligen ist und die Franziskaner dem Andenken ihres großen Ordensbruders gerade die feierliche wöchentliche Verehrung darbrachten. Sie schritten in langer Reihe an den Altar und knieten dort nieder. Dann begann ein langer Wechselgesang, etwas Näseln von Seiten der Mönche, aber in wunderbarer Stimmfülle von der Orgelempore her. Eine fast fröhliche Melodie, man möchte sagen, ein heiliger Marschgesang. Ferrara, 17. Mai 1902. Der heutige Vormittag galt der Kunst Paduas. Darüber zu reden heißt, um Superlative verlegen zu sein. Die Reliefs in der Kapelle des Heiligen zeigen die Bildhauerkunst der Renaissance auf einer erstaunlichen Höhe. Auch sie ist freilich nur ein Abglanz der Antike. Und zur vollen Größe fehlt die Einfachheit, aber der Bewunderung bleibt genug übrig. Wie wenig die Künstler jener leidenschaftlich zur Antike strebenden Zeit im Grunde an den christlichen Mönch, wie sehnsüchtig sie vielmehr an die große heidnische Zeit ihres Volkes dachten, zeigt sich deutlich darin, dass sie die Begebenheiten aus dem Leben des Heiligen ungescheut in antikem Gewande vortrugen. Nicht einmal der Heilige selbst ist überall als Mönch dargestellt. Und wo dies der Fall ist, zeigen wenigstens die übrigen Figuren rein antike Tracht. Und wo es nur irgend angängig ist, wird der menschliche Körper nackt dargestellt. Auch sonst springen die Künstler mit der Legende sehr frei um und denken nur an die Schönheit ihres Werkes und nicht an den überlieferten Vorgang. So soll eines der Reliefs vorstellen, wie der Heilige einem Jüngling, der sich aus Reue über eine von ihm gegen seine Mutter begangene Untat ein Bein abgehackt hatte, das Bein auf wunderbare Weise wieder zusammenfügt. Dem Künstler lag aber gar nichts daran, eine derartige Operation zur Anschauung zu bringen. Er bildete zwar ein nacktes Jünglingsbein, und zwar ein sehr schönes, aber er stellte es nach der Operation dar, so vollkommen und tadellos heil, wie nur ein Bein sein kann. Diese Darstellungen sind tatsächlich direkt unchristlich. Die Symbole und Zeichen der Kirche, selbst das Kreuz, fehlen gänzlich, und die gesamte Architektur ist, wie die Tracht, antik. Dem heutigen Volke, das hier seine Heiligen zu verehren kommt, sagen sie daher auch gar nichts. Männer und Frauen stehen gedrängt um die Rückwand des Sarkophags, in dem die Überreste des Wundertäters liegen, wenden den herrlichen Marmorbildern den Rücken und legen ihre Hände mit gesenktem Haupt an den Grabstein, hoffend, dass die Wunderkraft des Heiligen ihn durchdringe und heilend in ihren Körper übergehe. Auch in den herrlichen Fresken Mantegnas in der Kirche der Eremitani lebt dieser zur Antike gewendete Geist, der sich, indem er heilige Geschichten erzählt, doch zum antiken Evangelium der Kraft und Freude bekennt. Der heilige Jakob ist dem Künstler so gleichgültig, dass er ihn auf 3 Bildern blond und auf einem Schlussbild schwarzhaarig darstellt. Und so sehr überwog seine Lust am Schönen des Körperlichen den gegebenen Inhalt seines geistigen Themas, dass dieses dem Betrachter kaum zum Bewusstsein kommt. So lenkt auf dem Bilde, das den heiligen Jakobus auf dem Gange zur Richtstätte zum Inhalt hat, viel mehr als dieser die prächtige Gestalt eines antiken Soldaten die Blicke auf sich, der das Volk mit quergehaltener Lanze zurückdrängt. Selbst auf dem Bilde der Hinrichtung des Heiligen, der bäuchlings zur Erde geworfen mit einem Holzhammer erschlagen wird, ist dieser künstlerisch nicht die Hauptperson, und der ganze schauderhafte Vorgang ist mit einer vollendeten Kälte, mit der absolutesten Gleichgültigkeit erzählt. Kein Mensch zeigt irgendwelche Aufregung. Ein junger Mann von wundervollem Körperbau lehnt sich in elegant nachlässiger Haltung über die Barriere, unter der Jakobus den tödlichen Hieb auf den Schädel erwartet. Und sein Blick zeigt etwa die Aufmerksamkeit eines Anglers, der zusieht, ob ein Fisch anbeißen will. Im Mittelgrunde stehen drei entzückende Jungen in schönen Brustpanzern, sonst nackt, und kümmern sich absolut nicht darum, dass im Vordergrunde ein Heiliger totgeschlagen wird. Der eine, mit dem linken Arm auf die Straßenmauer gestützt, an die sich der schöne Körper leicht lehnt, sieht vor sich nieder wie einer, der an etwas recht Angenehmes ohne Aufregung denkt. Der mittlere blickt an ihm vorbei in die Landschaft, vielleicht sieht er einen schönen Schmetterling fliegen. Der dritte stemmt seinen rechten Arm in die Hüfte und sieht über die ganze Szene weg geradeaus ins Leere. Ein bisschen gelangweilt und ärgerlich darüber, dass er kommandiert ist, dieser faden Hinrichtung eines Christen beizuwohnen. Dass die Staffage mit bewusster Absicht so behandelt ist, kann nicht bezweifelt werden. Und ich bin mir darüber nicht unklar, dass Meister Mantegna zwar ein sehr guter Maler, aber ein sehr schlechter Christ gewesen ist. Giotto dagegen verdient auch in der Religion die Note 1a. Seine wunderbare Farbenfuge in der Arena-Kapelle, deren Dominante ein unvergessliches Blau ist, preist in schöner Einfalt aus inbrünstigem Herzen die Dreifaltigkeit. Nur ein Frommer kann fromme Verzückung so ergreifend darstellen, wie er es in der Grablegung getan hat, in der Engeln und Menschen tiefster Schmerz zur höchsten Seligkeit wird. Wir können dem Schicksal nicht dankbar genug sein, dass uns diese unbeschreiblich schönen Fresken so unversehrt erhalten hat. Dass so viele Italienreisende Padua unbesucht lassen, ist künstlerisch eine wahre Unterlassungssünde. Die Werke, die man hier von Mantegna und Giotto zu sehen bekommt, gehören zu dem erhabensten und schönsten, das man überhaupt sehen kann. Die Stadt ist auch selber sehr interessant, in ihrer echt italienischen Architektur mit den vielen Laubenbogen und mit ihren alten, zum Teil gewaltigen Staatsgebäuden. Wir besuchten im Palazzo della Ragione den riesigen Saal, der wohl mit Recht der größte Saal der Welt genannt wird, und in dem sich das kolossale hölzerne Pferd Donatellos befindet. Überlebensgroß wie dieses war auch die Rechnung im Grand Hotel Croce d'Oro. Es scheint, dass der Wirt dieses Gasthauses sich für die vielen Forestieri, die an Padua vorüberfahren, an denen schadlos hält, die Padua besuchen und dabei so unvorsichtig sind, bei ihm einzukehren. Die 76 Kilometer lange Strecke von Padua bis Ferrara legten wir in unserem Adlerwagen, der herrlich bei Rhythmus war, in 3,5 Stunden zurück. Eine sehr schöne Fahrt, auf ausgezeichneter Straße und zum Teil am Po entlang, der hier ein mächtiger Strom ist. Wir überschritten ihn bei Ponte Lagoscuro auf einer Schiffsbrücke, nachdem wir vorher eine Anzahl Mühlen passiert hatten, die im Strom nach Art von Schiffsbrücken verankert sind. Sie tragen alle schwarzen Anstrich und darauf in großer weißer Schrift ihre Namen in Form eines Spruches, etwa Molino nominato Paradiso, Dio ti saluti, was in deutschen Landen etwa so lauten würde: Die Mühle, Paradies genannt, steht in Gottes starker Hand. Bei der Einfahrt in Ferrara kamen wir an dem gewaltigen Kastell der Este vorbei, einem kolossalen Bauwerk von zwingburgartigem Charakter. Jetzt war es umwimmelt von Radfahrern. Wir erfuhren, dass hier ein Fest des italienischen Touring-Clubs abgehalten wurde und hatten abends Gelegenheit, einen Fackelzug zu Rade mit anzusehen. Vorher hatten wir 2 Dichterwohnungen unseren Besuch gemacht, einer traurigen und einer heiteren. Die traurige, ein scheußliches Gewölbe im Hospitale der heiligen Anna, hat Torquato Tasso über 7 Jahre bis zu seinem Tode bewohnen müssen, als Gefangener seines Herzogs, aus dessen Gnade er gefallen war. Wenn er vorher nicht schon irrsinnig war, so ist er es in diesem Loche sicher geworden. Lord Byron, der offenbar starke poetische Stimulantien liebte, hat sich auch in dieses Kerkergewölbe, wie in Venedig in das Gefängnis des Marino Falieri, auf ein paar Tage einsperren lassen. Eine etwas spleenige Art, sich Inspirationen zu verschaffen. Und ein goethischer Torquato Tasso war nicht die Frucht davon. Angenehmere Empfindungen erweckte der Besuch im Hause des Ariost, an dessen Fassade der Dichter die einfachen und schönen Worte eingraben ließ. Parva sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non sortida, parta meo sed tamen aere domus. Im Übrigen wird man nicht erwarten, im Hause des Ariost so viel von den Persönlichkeiten des Dichters zu finden, wie im Goethehause des weimarischen Ferrara. Das Haus ist erst Jahrhunderte nach dem Tode des Dichters angekauft worden. Und die Reliquien, die sich darin finden, haben dieselbe Zeit hindurch ihren Platz in fremdem Besitz gehabt. Aber es gibt doch einen ungefähren Begriff davon, welche Umgebung sich dieser außergewöhnliche Mann geschaffen hat, der, wie Goethe, nicht nur ein Künstler des Wortes, sondern auch des Lebens, des nach außen Wirkenden sowohl wie des nach innen Aufnehmenden gewesen ist. Auch sein Haus darf in den Verhältnissen und in der Anlage poetisch genannt werden. Klein, doch nicht eng, einfach gestaltet, aber in klaren Zügen ohne Winkelwerk. Ganz und gar nicht ein Haus zum Repräsentieren, sondern zum beschaulichen Schaffen und behaglichen Leben. Die Schreibstube aufs Feld hinaus über Gärten weg. Kein Haus sichtbar außer einem schön aufragenden Glockenturm. Der galante Kustode überreichte meiner Frau einen Strauß Rosen aus dem Garten des Ariost. Und wenn der Rosenstock, von dem er sie gepflückt hatte, auch gewiss nicht unter Ariosts Augen gewachsen war, es war doch hübsch von dem Kustoden und klingt reizend. Ein Rosenstrauß aus dem Garten des Ariost. Rimini, den 20. Mai 1902, im Aquila d'Oro. Wir hätten in Ferrara gern den Palazzo dei Diamanti besucht, um die Werke des Dosso Dossi zu sehen, aber die Sammlung wird sonntags erst um 12 Uhr geöffnet, und so lange konnten wir nicht warten, weil wir in Ravenna, von dem uns 73 Kilometer trennten, noch Zeit zur Betrachtung der Mosaiken und des Grabdenkmals des großen Theoderich haben wollten. Heute bedauern wir diese Eiligkeit. Und ich denke an das Wort Bettinas von den stehengelassenen Erdbeeren. Diese Eiligkeit steckt uns noch von der Eisenbahn her im Blut, und wir müssen noch immer häufig genug unsere Nerven in die Zügel nehmen. Die Fahrt von Ferrara nach Ravenna ließ es uns spüren, dass wir uns der Küste näherten. Wir waren offenbar von einer ganzen Schar von Windsbräuten begleitet, und oft erhoben sich vor uns Staubwolken, die uns die freie Aussicht auf die Fahrbahn völlig verhüllten. Bei solchen Gelegenheiten bewähren sich die großen Schutzbrillen, die dem Laufwagenreisenden ein so groteskes Aussehen verleihen, vorzüglich. Wir brauchten trotz des Gegenwindes nur etwas über 3 Stunden bis Ravenna, kamen aber offenbar infolge des Sturmes so ermüdet an, dass wir uns ein paar Stunden im Hotel ausruhen mussten. Dieses Hotel führte, wie alte Theaterstücke, mehrere Namen auf einmal: Albergo Reale Europa, Spada d'Oro, San Marco. Wir mussten später auch für 3 Hotels zahlen. Ravenna selbst macht einen trostlosen Eindruck. Ich hatte mir unter Suggestion des großen Namens Theoderich etwas düster Prächtiges vorgestellt, eine Mischung aus Gotisch und Byzantinisch, und war nun arg enttäuscht, ein Konglomerat von kleinen, langweiligen Häuschen zu finden, die, wenn sie jemals in einem anständigen Stile erbaut worden sind, ihn bis auf den letzten Rest verloren haben. Direkt unwahrscheinlich wirken große Plakate, die eine Aufführung von Wagners Tristan und Isolde im Stadttheater verkündeten. Man sollte meinen, dass diese Musik diese wackelige Stadt zersprengen müsste. Nichts übrig lassend als das, was von Ravennas gewaltiger Vergangenheit übrig geblieben ist. Es sind nur wenige Reste, diese aber von so herrlicher Art, dass man den kläglichen Krimskrams dessen, was heute Ravenna heißt, darüber völlig vergisst. Der Kontrast ist umso unheimlicher, weil die paar alten Sachen so unglaublich frisch und lebendig wirken, während das, was sich als gegenwärtiges Leben gibt, durchaus den Eindruck des Absterbens macht. Die unerhört schönen Mosaiken aus dem 5. und 6. Jahrhundert strahlen im jugendlichsten Glanze, und man könnte glauben, sie seien gestern vollendet worden, wenn sie nicht von einer so märchenhaft unmodernen Schönheit wären. Wer einmal die beiden Heiligenzüge im Battisterio degli Ortodossi gesehen hat, diese Prozession weltentrückter Seliger im Juwelenschmucke heiliger Schönheit, der hat für alle seine Tage einen unverletzbaren Begriff vom Wesen der alten christlichen Kunst, die den großen, monumentalen Zug der Antiken mit einer mystischen Innerlichkeit verbindet. In den Mosaiken von San Vitale aber leuchtet der ganze kaiserlich-hieratische Pomp von Byzanz. Unter den von Gold und Edelstein starrenden Gewändern werden auch Geste und Bewegung der gekrönten Christen steif, sakramental. Dass einzelne Gestalten, wie die der Kaiserin Theodora, des Kaisers Justinian, des Erzbischofs Maximian, trotzdem etwas Persönliches haben und sofort als Porträts wirken, beweist eine enorme Höhe von Kunst. Alles dies ist Dekoration im allerhöchsten Sinne. Und die Anstrengungen, mit Ölfarbenbildern wie im Dogenpalaste raumausfüllend dekorativ wirken zu wollen, erscheinen einem angesichts dieser Mosaiken geradezu absurd. Nicht einmal das Fresko ist nur entfernt solcher Wirkung fähig. Das Mosaik, aus unzähligen Glanzflächen leuchtend, hat dennoch die einheitlichste Gesamtwirkung. Es ist der Pointillismus in der höchsten Vollendung, der Zusammenglanz unzähliger leuchtender Farbflecke, die zeichnerisch streng zusammengehalten werden durch eine Linie von vollendetstem Stilgefühl. Unsere modernen Schmuckkünstler können nichts Besseres tun, als hier und in Torcello und an den alten Mosaiken von San Marco, Venedig, Studien zu machen. Es gehört zu den größten Glücksfällen der Kunstgeschichte, dass diese unerhörten Kostbarkeiten erhalten geblieben sind. Aus ganz anderem Wesen stammt die gewaltige Wirkung des Grabdenkmals, das Theoderich der Große für sich hat errichten lassen, offenbar im Hinblick auf antike Vorbilder. Hier spricht nicht nur die eine Farbe des Steins und die Macht des Aufbaus. Alles gedrungen, Masse, Wucht. Quader an Quader, so breit sie nur zu finden, und darauf diese kolossale Kuppel aus einem einzigen Kalkstein, dessen Schwere auf etwa 8000 Zentner berechnet wird. Dies mitten in die üppige, aber ebene Landschaft gesetzt, das Grab eines Gewaltigen unter den Menschen, den man sich, wüsste man sonst nichts von ihm, daraus wohl vorstellen könnte. An der Treppe, die zum Umgang des Heldengrabes führt, steht ein mächtiger Teerosenbaum, der blühte, als wir dort waren, in überschwänglicher Pracht, und alles rings war vom Dufte seiner Blüten erfüllt. Rosen pflegen gerne zu poetischen Gemeinplätzen zu verlocken, und ich widerstand der Versuchung nicht. Für seinen Leichnam schuf ein großer Deutscher hier sich eine feste Burg mit einer Kronenzier, aus nichts als einem Stein. So wollt er sicher ruhen in grüner Einsamkeit von ungeheurem Tun. Kaum war er tot, so kam der Hass und gab dem Wind des Helden Asche. Ach, wie töricht Feinde sind! Ein Stäubchen Asche sank ins Erdreich, und die Kraft des toten Helden gibt nun 1000 Rosensaft. Die duften wunderstark, wie seine Seele war. In Rosen steht sein Grab, ein trotziger Altar. Das Meer lockte uns nach Rimini. Der Luftschlauch unseres rechten Hinterrades verschaffte uns indessen die Bekanntschaft der Adriatischen See schon bei Cervia. Eben als wir durch diesen kleinen Ort fuhren, ertönte ein zaghafter Knall. Und Meister Riegel, der für jede Regung an seinem Wagen ein untrügliches Gehör hat, erklärte, jetzt ist ein Schlauch hin. Um die Arbeit des Schlauchwechsels ungestörter vornehmen zu können, bogen wir querfeldein und waren aufs Schönste überrascht, als wir plötzlich unvermutet die blaue Flut der See erblickten, angesichts derer die Reparatur schnell vonstatten ging. Wir suchten unterdessen Muscheln, fotografierten ein paar Krabbenfischer und dankten dem Pneumatik, dass es an so angenehmem Orte das Zeitliche gesegnet hatte. Kaum einen halben Kilometer weiter aber wiederholte sich, was Fischer die Tücke des Objekts genannt hat. Und wir sorgten für Abwechslung, indem wir den Schaden diesmal zwischen blühenden Lupinenfeldern und etwa 50 zumeist hübschen Bauernmädchen ausbesserten, die im Pfingststaate um uns herum standen und allerliebst erstaunte Gesichter machten. Es war also auch hier keine große Fatalität weiter. Eine schlimmere hätte uns aber fast erreicht, infolge eines Defektes an der Pumpe. Zum Glück stellte sich dieser gerade kurz vor Rimini heraus, so dass wir noch eben ins Hotel gelangen konnten, wo unser unermüdlicher Führer sofort daran ging, den Schaden zu beseitigen, während wir dem Seebad einen Besuch machten. Über dem leuchtenden Blaugrün des Wassers lag schwarzblau ein schweres Wetter, und die Brandung war viel stärker, als wir es vom Adriatischen Meer erwartet hatten. Leider kam das Wetter von der See ans Land, und wir mussten uns ins Hotel flüchten. Hinter Ravenna sind wir am ersten Pinienwalde vorbeigekommen. Es ist derselbe, den schon Dante und dann Byron gepriesen haben. Er mag aber wohl noch zu Byrons Zeiten mächtiger gewesen sein, als er es heute ist. Nach deutschen Begriffen würde man das noch keinen Wald nennen. Für uns ist der Wald ein ganzes Volk von Bäumen. Dies hier ist höchstens eine Generalversammlung. Freilich von erlauchten Vertretern der Gattung. Und man muss gestehen, dass eine Silhouette von grün-schwarzen Pinienhäuptern gegen den blauen Himmel gesehen etwas Großartiges, eine ruhige Vornehmheit hat, die feierlich stimmt. Unsere spitze Fichte würde in diese runde Landschaft durchaus nicht passen. Hier ist es eine ästhetische Notwendigkeit, dass sich alles wellig ausbreitet oder wölbt. Aus diesem Grunde ist es wohl auch zu erklären, dass der italienische Kirchturm im Allgemeinen nicht spitz, sondern abgeplattet ist und dass die Gotik sich in Italien dauernd nicht behaupten konnte. Wie liebenswürdig naiv das italienische Landvolk ist, haben wir immer wieder Gelegenheit zu beobachten. Niemals, wenn wir genötigt sind, auf freier Straße zu Reparaturen Halt zu machen, wird auch nur eine Bewegung der Schadenfreude bemerkbar, geschweige denn, dass ein höhnisches Wort laut würde. Diese guten Leute haben nur den einen Wunsch, dass man ihnen imponiere. Deshalb sind wir hier in Italien längst davon abgekommen, den wirklichen Preis unseres Adlerwagens zu nennen, wenn man uns darum fragt. 10.000 Lire? Oh, nur 10.000 Lire? Das macht ihnen gar keinen Spaß. Man muss 30.000 sagen, dann sind sie es zufrieden. Bei Cervia wollten wir einem jungen Burschen, der beim Abmanteln geholfen hatte, Geld geben. Er aber bat sich un cigarro tedesco aus. Nicht um ihn zu rauchen, sondern ihn aufzuheben, als ein Ding, das so weit hergekommen sei. Überhaupt ist das Landvolk hier durchaus nicht so auf Geld erpicht, wie es die Bevölkerung der großen italienischen Städte, zumal der von vielen Fremden besuchten, bekanntlich in einem fatal hohen Grade ist. Für Muscheln, die sie uns unaufgefordert gesucht hatten, wollten die Leute durchaus nichts nehmen. Nur als Andenken, Signori, damit sie wissen, dass wir Poveri hier doch auch was Schönes haben. Meine Frau ist über das alles sehr glücklich. Und ich meine, sie hat ein Recht dazu. Die Italiener, unverdorben, sind ein prächtiges Volk, nicht bloß äußerlich. Sie haben Stolz und Bescheidenheit zugleich. Das nenne ich antiken Charakter. Und die Dekadenz der romanischen Rasse? Zeitungsschreiberworte. Wo die Leute durch die Not degeneriert sind, in den großen Städten und in den verelendeten Landstrichen, sind sie natürlich ein Bild der Verkümmerung. Aber nicht mehr als die gleich Unglücklichen bei uns. Eher weniger, denn sie besitzen die glückliche Gabe, unter einem freigebigen Himmel zu wohnen. Weniger Bedürfnisse und eine Religion zu haben, die ihnen kein Kopfzerbrechen macht, sondern ihnen oft eine schöne Komödie, ebenso lustig für die Sinne wie lieblich fürs Gemüt bietet. Dazu weniger Bildung als bei uns, aber mehr leichter Sinn und eine angeborene Lebensweisheit. Unzufriedenheit ist Dummheit. Lass dir die Sonne in den Mund scheinen und du hast Gold im Munde. Die Signori sind ihnen im Allgemeinen nicht Gegenstände des Neides, sondern eines gewissen künstlerischen Interesses. Diese Leute denken gar nicht daran, wenn sie unseren roten Adlerwagen sehen, sich zu sagen, ach, wenn wir doch auch so dahin fahren könnten. Nein, sondern sie rufen laut und freudig aus, wie schön ist das, ah, wie schön. Und die Signora, seht nur den Hut und den Schleier. Und da ist dann der Eviva, Eviva, kein Ende. Eviva la benzina, so nennen sie das Automobil. Eviva gli signori. Am meisten bewundern sie Riegel, unseren Führer. Ein Riese, ein deutscher Riese. Und was er alles kann, seht, der versteht's zu fahren. Er allein lenkt diesen Wagen und lässt ihn jetzt schnell, jetzt langsam fahren. Das will gelernt sein, das ist mehr als Grasmähen. Und wie wissbegierig sie sind. Regelmäßig, wenn wir abends wo eingestellt haben, versammelt sich der halbe Ort um Riegel und wünscht durchaus, in den Mechanismus eingeweiht zu werden. Wobei ein jeder ohne weiteres bereit ist zu helfen, ohne dabei an ein Trinkgeld zu denken. Auf dem Lande ist das bei uns, in manchen Gegenden ja wohl auch so, aber es fehlt diese angenehm lebendige Art und Heiterkeit. Riegel freilich hat wenig Geschmack daran. Für ihn sind die Italiener ein durchaus verdächtiges Volk. Und er schwört darauf, dass sie allesamt auf Diebstahl und Heimtücke aus sind. »Ich sage Ihnen, Herr Bierbaum, jeder von denen Halunke hat's Messer im Sack, da muss man aufpasse.« Vor allem aber findet er es tadelnswert an ihnen, dass sie nicht Deutsch verstehen. Sonst ein sehr guter und durchaus nicht dummer Mensch, überschüttet er die Unglückseligen, die ihm ihre Dienste wortreich, aber natürlich nicht auf Frankfurtsch anbieten, mit massiven Grobheiten, die sie ihrerseits für Belehrungen hinnehmen. Sehr bedauernd, dass es ihnen nicht gegeben ist, sie zu verstehen. Ich hoffe, dass der Gute nach und nach menschlicher von diesen braven Leuten denken lernen und mit der Erfahrung nach Hause zurückkehren wird, dass auch die Italiener zwar nicht mit einem echten Frankfurter zu vergleichen, aber immerhin Menschen sind.